Deutschlandfunk Kultur Kompressor Top 5. Die Filmkolumne. Ja, der dritte 50 Shades of Grey Film kommt in dieser Woche ins Kino. Und auch darin dürfte die Peitsche wieder eine prominente Rolle spielen. Für Hartwig Tegler ist es Anlass gewesen, eine Top 5 der Peitschenfilme für sie zusammenzustellen. Bitteschön, tut vielleicht ein bisschen weh. Würden Sie jetzt den Film starten? Los, hoch mit der Peitsche! Weißt du, was wir mit unseren Hunden machen? Wenn die dich gehorchen wollen, wenn die dich aufs Wort parieren, dann bekommen die was mit der Peitsche. Und genauso werde ich dir beibringen. Das war das erste und das letzte Mal, dass du versucht hast zu fliehen. Lust auf einen Film? Bei der Peitsche sollte man nicht vergessen, dass sie beim Einsatz von Geschicklichkeit gar zu einem Platz 5 universellen Werkzeug werden kann. Indiana Jones, vier Teile von Steven Spielberg, 1981 bis 2009. Die Kulturgeschichte der Peitsche als Werkzeug. Ich zähle auf. Indy kann sich mit seiner Bullenpeitsche über Abgründe schwingen, wenn er sie um einen höher liegenden Baum wirft. Kann bösen Buben glühende Mörderwerkzeuge aus der Hand schlagen, kann andere Gauner auf Distanz halten. Wahlweise die Peitsche als Steighilfe an dorischen Säulen nutzen oder sich hinter einem Laster hinterher schleifen lassen. Und um einen Ventilator gewickelt, hat sich auch schon manch böser Gegenspieler mit diesem ledernen wie knallenden Ding selbst errichtet. Für Severin, Catherine Deneuve, werden Platz 4 werden die Peitschen der Kutsche am Anfang von Belle de Jour, Schöne des Tages von Luis Buñuel, 1967. Sie werden zum Fetisch ihrer sadomasochistischen Tagträume. Es ist doch deine Schuld, Pierre. Ich werde es dir erklären. Ich werde es dir alles erklären. Nach der Auspeitschung, erste Szene, beginnt Buñuels böse Analyse der Pathologie der bürgerlichen Gesellschaft ihrer Formen von Ehe, Lust, Obsession. Träume, Wunsch oder Albträume und die Realität vermischen sich unentwirrbar in dieser Erzählung. Die Peitschen am Anfang sind Türöffner für Abgründe. Der evangelische Filmbeobachter schrieb 1967 zu Buñuels grandiosem Film »Nur für Erwachsene möglich«. Mit Ausrufezeichen. Na denn. Platz 3. Die Passion Christi von Mel Gibson, 2004. Eine Viertelstunde dauert die Geißelung von Jesus in diesem religiösen Gewaltporno. Nach den Gärten nutzen die Soldaten eine Art neunschwänzige Katze, die Peitsche als Folterinstrument. Mel Gibson behauptete beharrlich nach der Kritik an seinem Film darauf, Jesu Leiden authentisch dargestellt zu haben. Kritiker beharrten darauf, dass der später gefallene Superstar Gibson vor allem die eigene Gewaltbesessenheit authentisch pflegte. Sag mal, hast du je etwas von einem gewissen Jim Duncan gehört? Ich eine Menge Dinge, wieso? Platz 2. Ein Fremder ohne Namen von Clint Eastwood, 1973. Durch die flirrende Hitze kommt der Fremde auf seinem Schimmel in die Stadt galoppiert, wie aus dem Nichts. Ein Bier. In der Stadt dann und eine Flasche Whisky. Brecht der Namenlose seinen Bruder. Das mit dem Bruder gibt es nicht in der Originalfassung. Die ist viel mysteriöser. Clint Eastwood scheint da als dunkler Racheengel, der den eigenen Tod, den des Marschalls, rächt. Der Marschall wurde von drei Revolverhelden, den die feigen Bewohner der Stadt angestellt hatten, Marshall. Mit Bullenpeitschen zu Tode geprügelt. Die Peitsche scheint gegenüber dem westernüblichen Schuss noch archaischer, noch sadistischer. Eastwood dehnt die Zeit, in der die Peitschenschläge auf den Sterbenden niederprasseln. Und sein Ruf hinüber zu den anderen Stadtbewohnern, die seiner Auslöschung beiwohnen, wirkt umso verzweifelter. Ihr Feigling. Aber um das aus der Welt zu schaffen, dafür ist ja im Western die Rache gedacht. Der Doktor hier würde womöglich gerne Hildis Rücken mit den Narben sehen. Platz 1. Django Unchained von Quentin Tarantino. 2012. Faszinierend zu sehen, was so ein Nigger an Schmerzen aushält. Hildy hat etwa 4 Hiebe auf den Rücken bekommen. Sehen Sie, Doktor, wie ein Gemälde, sehen Sie das? In Tarantinos Film über die Sklavenhaltergesellschaft sehen wir nur, in Anführungsstrichen, die Narben, die die Peitsche der Herren bei den ihnen Ausgelieferten erzeugt haben. Die Plantagenbesitzer im Süden der USA betrachteten ihre Nigger, so ihre Terminologie, so ihre Sicht auf diese Menschen, als Tiere, die sie als solche behandeln durften oder behandelten. Tiere wurden und werden mit Peitschen domestiziert und bestraft, verprügelt, geschunden. So auch die Schwarzen. Wie bei Indiana Jones ist die Peitsche in Django Unchained ein Werkzeug, allerdings eines der Unterdrückung. eines des Rassismus.